Mit dem Haken bekam ich sie an einer der Windungen zu fassen und katapultierte sie zur Wasserlinie. Die andere Schlange hatte sich in meinen linken Schuh verbissen. Einen Moment lang blickte ich ihr in die schwarzen Augen und dachte, wie ähnlich sie doch den Augen waren, die mich aus dem Kinderwagen fixierten. Dann ließ ich den Haken abermals niedersausen und spießte sie hinter dem dreieckigen Kopf auf. Als ich den Stock hob, spürte ich, wie der Schwanz meine Schulter streifte, wohl in dem Versuch, sich noch irgendwo festzuwickeln. Keine Chance. Wie ein lebender Schnörkel wand sie sich vor dem Himmelsblau und klatschte etwas weiter ins Wasser. Unterdessen schaukelte der Kinderwagen wie wild hin und her, weil die Kreaturen darin, sichtbar, wenn auch verschwommen, alles daran setzten, sich zu befreien, was ihnen aber noch nicht gelang. Noch war allein der Kinderwagen ihre Verbindung zur Welt und damit zu mir. Da ich ihn nicht weiterschieben konnte, ließ ich den Stock fallen und warf den Wagen kurzerhand um. Ich hörte sie brüllen, als sie auf dem Muschelbett aufschlugen, und plötzlich waren sie weg. Das heißt, ich konnte sie nicht länger »Sieh uns an« sehen, obwohl sie noch da waren. Ich hörte Jake kreischen und Joe weinen, oder vielmehr schluchzen, so wie er wahrscheinlich damals geschluchzt hatte, als ihm bewusst wurde, dass all die Schlangen ihn nicht mehr loslassen würden und sein allzu kurzes Leben sich dem Ende näherte. Das Gewimmer ließ mich zwar nicht kalt, bestimmt hatte auch mein Sohn geweint, als er und Donna in dem Pinto langsam gekocht wurden, es hielt mich aber auch nicht auf, falls irgendwie möglich musste ich zu Ende bringen, was ich begonnen hatte. Keuchend zerrte ich den Kinderwagen näher an die Durchfahrt, an den großen Strudel. »Jake, nein, nein, du sollst uns beschützen, fahr uns, schieb uns, zieh uns an, nein!« Sein Bruder kreischte in Todesangst. Ich war nur noch 5 Schritte vom Ufer entfernt, als alles um uns herum in Flammen aufging. Die Flammen waren nicht real und auch nicht heiß, aber es roch stark nach Petroleum. Der Gestank war so durchdringend, dass ich husten musste. Aus dem Husten würde ein Würgen. Die blendend weiße Muschelbank war verschwunden und von einem brennenden Teppich aus wimmelnden Schlangen ersetzt worden. Auch sie waren nicht real, aber ich konnte die Schwanzrasseln hören, die in der Hitze wie Popcorn platzten. Und dann schossen Köpfe auf mich zu, die ebenso wenig wirklich waren. Inzwischen hatte ich die Wasserlinie erreicht. Jetzt müsste ich dem Kinderwagen eigentlich nur einen Schubs versetzen. Aber das würde nicht reichen. Sie waren imstande und brachten das verfluchte Ding wieder an Land, wie sie es auch vom Haus der Bells auf Greg Ackermans Grundstück geschafft hatten. Es soll Leute gegeben haben, selbst zierliche Frauen, die bei Gefahr für ihr Kind ganze Autos wegheben konnten, und nicht zu vergessen eine gewisse Donna Trenton, die einen Bernardiner von gut 90 Kilo Lebendgewicht mit nichts als einem Baseballschläger attackiert und besiegt hat. Und wenn sie das konnte, dann musste das, was ich vorhatte, erst recht gehen. Der Kinderwagen wog auch nicht an die 100 Kilo, sondern vielleicht gerade einmal 15. Wenn die Kreaturen darin wirklich existiert und sie tatsächlich ein Gewicht gehabt hätten, dann hätte ich ihn nie über Hüfthöhe heben können. Aber das taten sie nicht. Ich hatte den Wagen an den Querstreben oberhalb der Hinterräder hochgehoben und drehte nun den Oberkörper nach rechts, was ein deutliches Knacken im Kreuz hervorrief. Ich ließ den Oberkörper zurückschnellen und schleuderte den Wagen wie der weltuntalentierteste Diskuswerfer von mir. Der Kinderwagen klatschte keine 3 Schritte vom Ufer entfernt ins Wasser. Bevor er in den äußeren Kreis des Wirbels gerissen wurde, starrten mich diese fürchterlichen Gesichter noch einmal an. Bei der nächsten Umdrehung war er schon bis zu den Sitzen eingetaucht. Die Passagiere waren verschwunden. Eines der T-Shirts wurde in die Tiefe gesaugt, gefolgt von seinem Gegenstück. In meinem Kopf hörte ich ein letztes wütendes Aufheulen. Es kam von Jake Bell, dem stärkeren der beiden. Nach der nächsten Runde im Wasserkarussell ragten lediglich die Handgriffe aus dem Wasser. Danach sah man nur noch einen in der Sonne aufblitzenden Schemen unter der Wasseroberfläche.